Die letzten Jahre stecken noch in meinem Körper. Wie Pfeile ragen sie heraus, vorne Federn, hinten Spitze. Und die Angst tropft nach wie vor aus mir in kleinen Bächen, tränkt das Holz, trocknet, ohne zu verschwinden. Rote Spuren liegen da und ich sag, Angst haben kann ich auch hier, da muss ich nicht ans Meer. Aber sie hat recht, ängstlich am Meer ist immer noch am Meer.